Hätte keine Kugel, groß sind die Schrecken auf dem Land. Erschrecklich die Geschichten, wovon die Bauern allerhand mit Angst und Furcht berichten. Denn es behauptet jedermann, der dicke Schinder Hannes kann noch Hexen gar und zaubern. Michel, pass auf. Hier auf das Blatt schreibe ich ein Wort. Das wird versiegelt und kommt in den Umschlag. Darauf schreibe ich dann den Namen dessen, dem du den Brief bringen musst. Verstehst du? Oh. Zieh schon mal meine Sachen aus. Generalkommissar André Jean-Mont Saint-André Erthaler Hof Mainz. Zu dem lassen die mich niemals vor. Deshalb hast du ja noch diesen Brief. Den gibst du dem Leutnant der Wache. Der wird dich zu ihm führen. Bitte. Eure Hosen. Mein Gott, Michel. Irgendwann solltest du dich mal wieder waschen. Und jetzt runter aufs Pferd und nach Mainz. Aber schnell. Jean-Paul de Major. Schinken von Mainz. Jean-Paul de Major. Das Schinken von Mainz. Dann wollen wir mal. Jean-Bon de Mayence. Jean-Bon de Mayence. Generalkommissar, die Emissäre des Ministers Fouché, Bürger de Fer, Bürger de Latre. Willkommen in Mainz. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Hier, unsere Legitimation. Und eine persönliche Botschaft von Minister Fouché zum Zweck unserer Reise. Entschuldigen Sie, Generalkommissar. Ein Bote. Das soll ich abgeben. Lettweiler. Nehmen wir das. Lettweiler. Dürer! Diese Briefe mit Boten, mit den schnellsten und zuverlässigsten. Entschuldigen Sie, meine Herren, sofort. Die besten Pferde. Es eilt, Dürer! Sofort! Pardon. Wollen Sie nicht wissen, was Minister Fouché schreibt? Lettweiler. Wie kommen Sie darauf, dass ich nicht weiß, was Minister Fouché schreibt? Sie haben den Brief doch aber noch gar nicht erbrochen. Sie sind ein Trottel, Monsieur. Oh. Sie können alle Akten einsehen, die Sie einzusehen wünschen, alle Personen befragen, die Sie zu befragen wünschen, einschließlich meiner selber. Doch ich denke, dass Sie erst einmal ins Hotel wollen. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Dürer wird Sie in Ihr Hotel bringen lassen. Also gut, dann sehen wir uns morgen. Generalkommissar. Lettweiler. Generalkommissar? Wir wissen, wo der Fisch steht, Dürer. Morgen früh wird das Netz zugezogen. Gute Nacht. Ich werde sehr gut schlafen heute. Zufrieden, Weißer? Lettweiler ist abgeriegelt. Das Haus, in dem er schläft, ist umstellt. Flinten. Er schläft. Der rechte Arm hängt über die Kante des Betts. Er hat den Kopf schlafend zurückgeworfen. Sein Mund steht ein wenig offen. Fast lächelt er. Du bist nicht sehr originell, Weißer. So hat schon einmal einer gelegen. Allerdings nicht in einem Bett, sondern in einer Badewanne. Auf einem Bild, das dein Freund David gemalt hatte und das im Konvent hing. Mara, nachdem ihn Charlotte Corday abgestochen hatte. Die Tür fliegt krachend auf. Das Zimmer ist plötzlich voller Bewaffneter. Mara? Er sah aus wie Paul. Bückler sieht aus wie Paul. Paul sieht aus wie Mara. Mara ist Paul, ist Bückler. Wer ist wer? Ach, lass mich in Ruhe, Negerweib. Zaun im rechten Winkel, zwei Baumreihen im rechten Winkel, am Bildrand rechts ein weißes Haus, Herbstlaub, eine winzige Gruppe Menschen im Mittelpunkt mit etwas Unerklärlichem am Boden beschäftigt. Das ist der Blick aus meinem Fenster. Das ist die Situation nach dem Thermidor, die du da gemalt hast, David. Werden wir auf die Guillotine müssen? Als Robespierre im 8. Thermidor am Schluss seiner Verteidigungsrede sagte, mir bleibt nur noch den Schierlingsbecher zu trinken, da hörte ich dich rufen, ich werde ihn mit dir trinken. Am nächsten Tag, als dein Freund gestürzt wurde, hast du gefehlt im Konvent. Du hättest ein Brechmittel nehmen müssen, um deinen überladenen Magen zu erleichtern, hast du behauptet. Ich habe meine Verteidigungsschrift erneut überarbeitet. Kannst du sie dir einmal ansehen? Die Anschuldigungen gegen uns sind absurd und willkürlich zusammengeschustert. Man macht sich noch nicht einmal mehr die Arbeit, sie plausibel erscheinen zu lassen. Es ist ganz gleichgültig, wie deine Verteidigungsschrift aussieht. Ob wir sterben müssen oder nicht, ist keine Frage der guten oder schlechten Verteidigung, sondern eine der Politik. Nein, ich glaube nicht, dass wir auf die Guillotine müssen. Hättest du etwas dagegen, wenn ich Feder und Papier holte? Setz dich hier ans Fenster. Sieh geradeaus. Du hast Therese gemalt. Hat sie dir gesessen? Ich musste sie dafür bezahlen. Während sie mir saß, konnte sie kein Gemüse verkaufen. Es war am Tag, als wir im Club Brissot ausschlossen. Das bedeutete auch den Ausschluss der Gironde. Nach dem Abstimmungsergebnis ging ich hinaus. An einem Stand sah ich einen Korb Äpfel. Nie sind mir Äpfel verlockender erschienen als in diesem Augenblick. Einen Apfel, sagte ich. Und als ich zögerte, reichte sie mir den schönsten herüber. Das habt ihr gut gemacht im Club, sagte sie. Sie hatte den Sturm auf die Bastille mitgemacht und den Zug der Marktfrauen nach Versailles. Sie hatte drei Kinder und einen verkrüppelten Mann. Paul. Du hattest mich damals um eine Zeichnung gebeten. Ein paar Striche, nicht mehr. Du bist errötet, als ich fragte, wo ich deine Schöne treffen könnte. Um die Ecke steht ihr Gemüsestand, hast du gesagt. Aus der Zeichnung wurde ein Bild, ein Porträt. Das Glück ist eine neue Idee in Europa, hatte Saint-Just gesagt. Gilt das nur für die Revolutionierten oder auch für uns, die Revolutionäre? Es ist mir sehr schwer gefallen, überhaupt mit ihr zu sprechen, erst recht sie einzuladen. Ich bin nicht liebenswürdig. Ich ging mit ihr in ein Café. Sie saß breitbeinig vor Müdigkeit, grauem Gesicht. Sie aß gierig. Ich ließ die Karte noch einmal kommen. Sie machte keinen Versuch mehr, ihren Hunger zu verbergen. Sie aß mit gesenktem Kopf, Tränen liefen über ihre Wangen. Ich legte meine Hand auf ihre, da drehte sie ihre Hand.